Unser Ding. Club Ding. Mit Florian. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Bei diesem wunderschönen Ferienwetter, ne? Oben ohne Wetter. Für Pinguine draußen. Wir haben heute ein bisschen uns die Aufgabe gemacht, euch da was Tolles einzuheizen. Dass ihr nicht ganz so frustriert seid. Wave, Wave titelt man. Also zumindest das Hamburger Abendblatt hat getitelt über diesen DJ. Das wäre der nächste David Guetta aus Elsdorf. Das ist übrigens in der Nähe von Hamburg, schreibt ja auch das Hamburger Abendblatt. Wir starten dann jetzt mal rein mit Squire und Tell Me The Truth. Ist so ein Mix aus Lo-Fi, Soul, House Music. Perfekt für den Open-Air-Sound für die Nachmittagssonne. Und Snill mit I Feel You habe ich für euch. Das Snill, was da gleich kommt, ist so ein energetisches Nümmerchen mit schönen, nicen Synthi-Sounds. Einen wunderschönen Montagabend euch im Radio beim Clubding. Thank you. jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. definitiv hat sich bestimmt der ein oder andere von euch gerade shazamt oder irgendwie sowas. Snill war das mit I Feel You. Ich finde, das ist definitiv der Modus, schön gemütlich auf der A5 fahren, Tempomat rein und das Ding auf volle Lautstärke und dann, ne, die Energie fühlen. Energetisches Nummerchen war das definitiv. Nice Synthi-Sounds. Man fühlt sich so ein bisschen zurückkatapultiert. So, schauen wir doch mal, was haben wir denn jetzt hier im Club-Ding? Mike Constanti hätte ich mit Milkwish und Cheyenne P. Die Nummer Something in the Dark habe ich das erste Mal gehört und habe mir gedacht, wow, das da wird bestimmt was. Vom Volume 2 der beliebten Ibiza-Albumserie, Tool Room Ibiza 2023, Volume 2. Das heißt also, der ein oder andere von euch kennt das Ding wahrscheinlich. Und danach hätte ich noch für euch Emanuel Sati und DJ T mit Shine. Also, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn die Scheibe hingekommen? Hier ist sie, da, Mike Constanti. Something in the Dark jetzt für euch, Ibiza Tool Room. Something in the dark. Unser Ding. Clubding. Live Mix. ziemlich schickes Ding, oder? Das ist Emanuel Sati, DJT mit Shine. Der Track, ich fand das geil. Der hat sich so schön aufgebaut durch den Chor im Hintergrund. Dann so auf den Main-Part rauf. Schöne Layers an Sounds, sehr eingängig. Also tolles Ding. Von diesem Mann sollten wir mehr hören. Machen wir das doch gerade mal. Emanuel Sati, Maga, Sean Doron und Tim Engelhardt mit Resilienz. Jetzt für euch hat also der Emanuel ein bisschen höheren Output in dieser Sendung. Gleich noch ein Track in dieser anderen Konstellation, aber auch mit einem anderen Label, nämlich auf Scenarios ist das Ding veröffentlicht worden. Der Track hat eine schöne Mischung für euch aus harten, aber auch weichen Kicks und einem schönen Lead-Track, der einen so trägt. So, genug gelabert, hier ist die Mucke. Emanuel Sati, Maga, Sean Doron, Tim Engelhardt, Resilienz im Clubding. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Exklusivitätswarnung hier. Dieses Ding kriegt ihr noch nirgendwo. Habt ihr schon bei uns gehört. Dieser Banger wird erst am Freitag, dem 4. August, erhältlich sein. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack gewesen auf die dritte Release bei Label Katamucke, inklusive einem Remix von Labelboss Dirty During. Third Person war das mit Signs und Ben Hady. Und das war ziemlich gut, das Ding, oder? Jetzt habe ich für euch auch was, was ziemlich gut ist. Minoas, Cirillo und Timothy Toussaint mit Love Yourself, Accept Yourself im PBR Street Gang Remix. Zu diesem Track muss man ein bisschen was erzählen, denn der enthält ein Vocal Sample oder mehrere Vocal Samples von dem New Yorker Street Performer Matthew Silver. Und der Remix von der PBR Street Gang aus Leeds, die verpassen diesem Ding wirklich diesen richtigen Wumms, ne? Schönen, heftigen Dancefloor-Sound. Und diese Mische ist so geil, das wollen wir euch definitiv nicht vorenthalten. Hier für euch Minoas, Cirillo und Timothy Toussaint, Love Yourself, Accept Yourself, PBR Street Gang Remix. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you. Aqua Viva. Renato Ratier für euch im Clubding. So eine richtig schöne Good Energy Nummer für den Dancefloor. Renato Ratier und Aqua Viva. Das Clubding, die Sounds of the Underground für euch jeden Montagabend in the Mix. Und wir haben jetzt eine Platte, wo Ritter Butzke Records, dieses Label, sehr, sehr, sehr happy ist, ihn für seine Release erneut begrüßen zu dürfen. Nämlich Phonik mit Voltage. Er ist nämlich preisgekrönter DJ und Producer und gehört definitiv zu den meistgefragtesten der Szene aktuell. Phonik ist anscheinend glücklich, Ritter Butzke ist glücklich und ihr hoffentlich auch, weil euch dieser Sound gefällt. Voltage jetzt für euch. Voltage, suppression. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Bye. die Nummer kracht wie alte Betten, oder? Na, definitiv. Geiles Ding. Oliver Huntemann. Huntemann, Entschuldigung. Dimension. Das war definitiv ein Zahn zugelegt. Neuer Track bei seinem eigenen Label Sensor veröffentlicht. Bin immer noch so ein bisschen gerade so am in diesem Modus halt. Ne? Karl B., Hypo, habe ich jetzt für euch aufliegen. Fast-Paced Techno-Stomper, der sich so ein bisschen anfühlt wie ein mittelgroßer Wirbelsturm. Im positiven Sinne erscheint auch erst am 4. August auf der 4-to-the-floor-EP bei Dynamic Music. Ihr hört, wir haben ziemlich viel neues Zeug hier. Jetzt für euch im Clubding. Clubding. Clubding. Live Mix. nur ausgekramt, ne? Weil sie halt einfach mega geil ist, oder? Mit drei Ausrufungszeichen. Anita Perry, tiefer dekultiert, B-Nape für euch im Club-Ding. Und ich sehe, ihr seid jetzt wahrscheinlich bereit für Nora en Pur und Prophets of Hope. Die Dame kommt gelegentlich bei uns in der Sendung vor. Und wir haben noch viele verschiedene andere tolle Sachen heute Abend für euch. Das Club-Ding hier, die Sounds of the Underground in the Mix. Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Extended Club Version von Jan Blomqvist und Malou mit Alone. Eine kleine Runde Booker Shade kann nicht schaden. Sound of the Dragonfly jetzt für euch im Clubding. Und danach gibt's noch Sanssouci und Cabrillo für euch. Und dann haben wir noch eine Viertelstunde Wave Wave Mix. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Geht tief unter die Haut, oder? Sanssouci und Cabrillo im Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Jetzt haben wir noch Benet und Green Honda und dann noch 15 Minuten Wave Wave in the Mix. That was a waste of fucking time. You were a waste of fucking time. Friends are fucking fake. They're all too boring and too straight. I cringe at everything they say. And you're just like them, boy, don't play. You've really broken everything. You fit me down, no self-defense. My heart was really on the line. You hung it up outside to dry. where I am, cause I got my jocks from Amsterdam. Hey. Where I am, cause I got my jocks from Amsterdam.